Frau Hustekuchens Leben mit Frosch. 4. Juli 2014. Der Frosch auf Reisen. Babys schlafen idealerweise viel und gerne. Und sie träumen bereits im Mutterleib und zucken und bewegen sich. Der Frosch ist seit seiner Ankunft ein, sagen wir es mal vorsichtig, sehr bewegter Schläfer. Man könnte meinen, er trainiert täglich bzw. nächtlich für Olympia. So sehr fuchtelt, dreht und strampelt er durch seine Traumwelten. Seine Mimik ist bezaubernd. Er lacht laut im Schlaf, grinst, verzieht angewidert das Gesicht. Wahrscheinlich geht es darum, Pullover anzuziehen. Manchmal seufzt er, dann weint er kurz. Und wenn ich ihm meine Hand auf den Bauch oder Rücken lege, entspannt er sich wieder. Eine ganz intensive Erinnerung ist die, dass der Frosch noch neugeboren in seinem Bettchen liegt und schläft. Ich mich neben ihn in unser Bett lege und »Gute Nacht, mein Schatz«, sage. Und er daraufhin lächelt, ein zahnloses, glückseliges Babylächeln, wie nur Neugeborene es lächeln können. Seit dieser Zeit ist viel passiert, und dass der Frosch mobiler wird, zeigt sich auch im Schlaf. Derzeit präferiert Monsieur Lefroc die halb aufrechte Alle-meine-Entchen-Haltung. Kopf tief ins Kissen gedrückt, Popo weit nach oben gestreckt. Das kann doch nicht bequem sein, denke ich mittlerweile recht häufig, wenn ich ins Schlafzimmer komme und dem Frosch beim Schlafen zusehe. Eine meiner babybezogenen Passionen, die bestimmt nur Mütter nachvollziehen können. Was mich dazu verlitt, zu dichten. Alle unsere Babys schlafen unbequem, Köpfchen fest ins Kissen, Popo in die Höhe. Ein weiteres Frosch-Spezialfeature, was er von seinen beiden Eltern geerbt hat, ist das von mir liebevoll betitelte Würgekissen als unverzichtbares Accessoire ungestörten Schlafes. Wir alle drei haben nachts ein Kissen im Arm, mit dem wir zärtlich ringen, es würgen und fast schon kämpfen. Der Frosch beherrscht das Kissen-Tackling in absoluter Perfektion. Da wird erst gegriffen, dann kurz gewürgt, bis das Kissen sich nicht mehr wehren kann, dann wird sich selbst samt Kissen auf die andere Seite geworfen, ein Bein zusätzlich drüber gelegt und weiter gewürgt und natürlich geschlafen. Außerdem kann der Frosch prima im Schlaf krabbeln, vorzugsweise gegen Kopf und oder Fußende seines Bettes oder die Gitterstäbe. Das hört sich nachts im Halbschlaf für mein armes, altes Mutterherz sehr beeindruckend an. Bonk, krabbel, krabbel, wumm, schieb, schnauf, dreh, bam, scheint jedoch bis jetzt ohne größere Folgen abzulaufen. Kurios das alles. Sollte konzentriertes Schlafen oder Sleep Wrestling jemals olympische Disziplin werden, der Frosch ist jedenfalls bereit.